gibt im Volkesmunde wohl Märchen ohne Zahl. Ein jedes in der Runde beginnt, es war einmal. Die Kinder sehen und lauschen und schwelgen voller Glück. Die Alten Blicke tauschen und denken weit zurück. Verliebter